Das Leben ist kein Internet, denn hier draußen ist es wichtig, was dahinter steckt. Hier in Südberlin bin ich der Chef und du nur der, der behindert rappt. Denn das Leben ist kein Internet. Das Leben ist kein Internet, denn hier draußen ist es wichtig, was dahinter steckt. Hier in Südberlin bin ich der Chef und du nur der, der behindert rappt. Denn yeah, das Leben ist kein Internet. Yeah. Die ganzen Opfer hab nur Minischutz, wie ich meine 9 Milli, Milli putz, ihr Lilli putz. Ich schau die Rapper an und sehe nur ein Häuschen Elend. Heut bin ich das, worüber jeder hier in Deutschland redet. Sie nennen mich Scheffel, ER in jeder Straße. Und sie erstarren, wenn ich langsam den Mercedes parke. Denn ich bin rabiat, vertickt das Rabiat. Oberkörper frei, Pippe Playboy wie Marky Mark. Warum trifft dein Backup nie den Takt, Junge? Du verlässt den Headliner-Spot ne Platzwunde. Ich bin zu arrogant für diese deutsche Szene. Dieses Technik-Double-Time, ich krieg von euch Migräne. Wie sie alle heißen, tausend kleine Flares. Du kleiner Hurensohn bist nicht mal diese Zeile wert. Unantastbar, der Rapper, der am Knast war. Der Rest ist nicht belastbar, du weißt Bescheid. Das Leben ist kein Internet, denn hier draußen ist es wichtig, was dahinter steckt. Hier in Südberlin bin ich der Chef und du nur der, der behindert rappt. Denn das Leben ist kein Internet, das Leben ist kein Internet, denn hier draußen ist es wichtig, was dahinter steckt. Hier in Südberlin bin ich der Chef und du nur der, der behindert rappt, denn das Leben ist kein Internet. Yeah. Ich geb ein Fick drauf, was ihr Wichser denkt. Das ist heiße Ware, bin der Stoff, an dem ihr Fixer hängt. Und dein Charakter, es ist nichts außer Fantasie. So wie Frank im echten Leben sein, das schaffst du nie. Du willst Flow, ich hab Cash, Flow und Portemonnaie. Louis V, Portemonnaie, trink Chardonnay. Genug gelabert, Taten haben Konsequenzen. Ihr seid Stricher, keine Rapper oder Kontrahenten. Zieh deine Air Max aus, du bist ein Knechter Block. Elektro Ghetto Flair, kommt mit Rap Elektro Ghetto Schock. Du bist in Wahrheit nur ein scheiß Tourist, ein scheiß Jurist. Einfach weil du scheiße bist. Südberlin, das Leben hat kein R-System. Ihr ganzen Buddy-Freaks, es fällt mir schwer, euch ernst zu nehmen. Ihr wollt Gangster spielen, ihr fickt die mit nem Gangster. Studenten-Rap-Massaker in der Mensa. Das Leben ist kein Internet, denn hier draußen ist es wichtig, was dahinter steckt. Hier in Südberlin bin ich der Chef und du nur der, der behindert rappt. Denn das Leben ist kein Internet. Das Leben ist kein Internet, denn hier draußen ist es wichtig, was dahinter steckt. Hier in Südberlin bin ich der Chef und du nur der, der behindert rappt. Denn das Leben ist kein Internet.